Es erging aber das Wort Jahwes an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Auf, begib dich nach Ninive, der großen Stadt, und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich. Aber Jona machte sich auf, um vor Jahwe nach Tarsis zu fliehen, und als er hinab nach Jaffo gelangt war und ein Schiff gefunden hatte, das nach Tarsis gehen sollte, erlegte er das Fährgeld und bestieg es, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und so Jahwe zu entrinnen. Jahwe aber sandte einen gewaltigen Wind auf das Meer, so dass ein gewaltiger Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da gerieten die Schiffer in Furcht und schrien ein jeder zu seinem Gott. Und die Geräte, die im Schiffe waren, warfen sie ins Meer, um sich zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffshauptmann zu ihm und sprach zu ihm: Was kommt dir bei, zu schlafen? Auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht gedenkt dieser Gott unser, dass wir nicht untergehen. Da sprachen sie zueinander: Wohlan, lasst uns Lose werfen, dass wir erfahren, durch wessen Schuld uns dieses Unheil widerfährt. Als sie aber die Lose warfen, traf das Los Jona. Da sprachen sie zu ihm: Tue uns doch kund, durch wessen Schuld uns dieses Unheil widerfährt. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Welches ist deine Heimat und von welchem Volke stammst du? Da sprach er zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland geschaffen hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen zu ihm: Was hast du getan? Die Männer wussten nämlich, dass er sich auf der Flucht vor Jahwe befand, denn er hatte es ihnen berichtet. Sodann fragten sie ihn: Was sollen wir mit dir anfangen, dass sich das Meer beruhige und uns nicht länger bedrohe? Denn das Meer tobte immer Ärger. Da sprach er zu ihnen: Nehmt mich und wirft mich ins Meer, so wird sich das Meer beruhigen und euch nicht länger bedrohen. Denn ich weiß wohl, dass euch dieser gewaltige Sturm um meinetwillen überfallen hat. Die Männer strengten sich an, das Schiff wieder ans Land zu treiben, aber es gelang ihnen nicht, denn das Meer stürmte immer Ärger gegen sie an. Da riefen sie Jahwe an und sprachen: Ach, Jahwe! Lass uns doch nicht umkommen um des Lebens dieses Mannes willen und lass uns nicht unschuldig vergossenes Blut zur Last fallen. Denn du, Jahwe, tatest, wie es dir wohlgefiel. Hierauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, da stand das Meer von seinem Toben ab. Die Männer aber gerieten in große Furcht vor Jahwe, brachten Jahwe ein Schlachtopfer und gelobten Gelübde.